Die Kritiker überschlagen sich bei diesem Duo aus Schweden. Anders Wittmark zusammen mit Sarah Isaksson. 16 Weeks hier in Deutschland Radio Kultur. 6:48 Uhr. Wenn heute von einer irakischen Offensive die Rede ist, dann wird das von der Weltgemeinschaft eher positiv begleitet. Denn diese irakische Offensive richtet sich gegen die Terroristen des Islamischen Staats. Vor 25 Jahren war das anders. Da marschierten irakische Soldaten gegen Kuwait auf Befehl des damaligen Machthabers in Bagdad auf Befehl von Saddam Hussein. Kuwait habe illegal irakische Ölquellen angezapft, so argumentierte Hussein, auch gegenüber den Amerikanern, die den Einmarsch dann aber keineswegs akzeptierten. Der zweite Golfkrieg war die Folge, der wie kein Krieg vorher auch die Medien eroberte. Vielleicht auch zur Kapitulation zwang. Zu den Gesichtern, die die Berichterstattung über diesen Krieg prägten, gehörte auch das von Ulrich Tilgner. Guten Morgen, Herr Tilgner. Morgen, Frau Welti. Als Hussein am 2. August 1990 in Kuwait einmarschieren ließ, da waren Sie als der zuständige Korrespondent in Amman. Wann und wie haben Sie von diesem Ereignis erfahren, das Ihr Berufsleben ja doch massiv beeinflussen sollte? Das erinnere ich gar nicht mehr so genau. Aber es kann eigentlich nur ein Anruf aus Deutschland gewesen sein. Denn ich war damals so überrascht, als jemand sagte, die Iraker sind in Kuwait einmarschiert. Das hat mich getroffen, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte. Aus der Rückschau war das vielleicht etwas naiv, aber damals lag das eigentlich nicht in der Luft. Das war ja eine politische Großsensation, so muss man das nennen. Das heißt, Ihnen war auch nicht sofort klar, was wir heute wissen, nämlich wie weitreichend die Konsequenzen dieses Einmarsches eben bis heute sein werden. Das hat sich ja erst allmählich herausgestellt. Also ich konnte, dass es wahnsinnige Konsequenzen haben würde, war von Anfang an klar. Denn wenn ein Staat einen anderen während eines einzigen Tages einfach so schluckt, so war das ja, dann wurde das international nicht hingenommen. Die Welt, das konnte man spüren, hielt damals den Atem an. Und was ich nicht geglaubt habe, war, dass die Iraker sich nicht doch irgendwann wieder zurückziehen würden. Denn es hatte sich ja hinterher klar gezeigt, Saddam Hussein war davon ausgegangen, es würde keinen Krieg geben. Er dachte, er würde mit diesem Kraftakt durchkommen. Und das war die große Fehlkalkulation von ihm. Warum hat er sich an der Stelle so geirrt? Es war wohl damals der Ost-West-Gegensatz, der ihn zu dieser falschen Einschätzung geführt hat. Er hat gedacht, die Sowjetunion, die ja zerfiel damals, genau in diesen Monaten, in denen er in Kuwait war, würde doch noch die USA daran hindern, einen Krieg um Kuwait zu führen. Das war die große falsche Einschätzung. Und ich glaube, das Zweite, was er auch nicht gedacht hatte, dass der Westen, der ja immer mit dem Osten beschäftigt war, sich auf einmal Richtung Orient orientieren würde. Das war ja eine neue Phase der Weltpolitik, die damals begonnen wurde durch die USA. Und damit hat Hussein nicht gerechnet und das war seine große Fehleinschätzung und dafür hat er auch bitter gebüßt. Vom ersten Moment an spielte ja Propaganda eine große Rolle und zwar in einer Zeit, die quasi noch ohne Internet auskam oder auskommen musste. Wie sind Sie mit diesen verschiedenen Formen der Einflussnahme umgegangen, auch gerade später als Berichterstatter in Bagdad? Das war sehr, sehr schwierig, weil man noch gar nicht wusste, was wirklich wie lief. Also die Berichterstattung ist ja ein Gegenstand der großen Propaganda gewesen. Ich weiß immer noch, dass in Berichten hinterher oder vorher gesagt wurde, unter den Bedingungen der Zensur sitzt der Zensor neben Ihnen und dann habe ich immer brav Ja gesagt, obwohl der da gar nicht saß, weil ich wusste, dieser Mann wird enorme Probleme bekommen, wenn ich sagen würde, er sitzt da nicht. Das hätte ihn das Leben kosten können im Irak. Also das war ganz merkwürdig. Es hieß immer, Saddam Hussein manipuliert, aber die Amerikaner haben natürlich gewaltig manipuliert. Das fing damit an, dass eine Rakete den Krieg eröffnete, die an einem Hotelzimmer vorbeiflog, von CNN aufgenommen wurde und siehe da, es hieß, das ist die Echtzeitberichterstattung in Kriegen. Also die Medien wurden von den USA, so würde ich das heute sehen, ganz gezielt genutzt, um Ziele in ihrer Kriegsführung durchzusetzen. Wenn Sie jetzt auf den Irak schauen, nach 25 Jahren, hat die Weltgemeinschaft richtig reagiert auf den irakischen Einmarsch in Kuwait? Das ist ganz schwer zu beantworten. Also ich traue mir da eigentlich keine richtige Entscheidung zu. Auf der einen Seite war klar, Saddam Hussein durfte damit nicht durchkommen. Auf der anderen Seite war klar, Krieg ist nicht das richtige Mittel. Es ist der Einstieg in eine neue Phase der Geschichte des Mittleren Ostens geworden. Und damals dachte man, Kriege sind machbar. Und das ist, glaube ich, die ganz große Selbsttäuschung gewesen. Der Krieg ist ja finanziell nicht so teuer gewesen. Er hat die Amerikaner wenige Dutzend Milliarden Dollar gekostet. Heute weiß man, dass der spätere Irakkrieg, also 2003, und der Afghanistankrieg Tausende von Milliarden Dollar gekostet haben. Also es war damals ganz anders. Der Krieg war schnell. Es hat wenig Verluste gegeben. Und das Ergebnis war, eine Aggression wurde zurückgedreht. Das sah alles ganz positiv aus. Und dass damit ein neues Kapitel von, ich würde sagen, Geschichte geschrieben wurde, das war wirklich nicht so klar. Hat man aus dieser Geschichte gelernt? Ich glaube nicht. Im Gegenteil, es war so, man hat gedacht, Kriege sind machbar, hat dann die weiteren Kriege geführt und aus der Rückschau dachte man zuerst, dieser Krieg war machbar und Bush Junior, also der Sohn des damaligen Präsidenten Bush Senior, hat die Kriege weitergeführt in einer verantwortungslosen Weise. Und Dick Cheney war ja der Vizepräsident während der späteren Kriege, er war damals Verteidigungsminister, also es gibt eine doch große Kontinuität und nicht nur die Unterschiede in diesen Kriegen. Und erst hat man auf die Unterschiede geschaut. Ich würde sagen, heute muss man sehen, es war der Anfang in eine Geschichte, die für den Mittleren Osten und auch für die USA sehr fatal war. Am 2. August 1990 schickt Saddam Hussein seine Truppen gegen Kuwait und verändert damit auch das Leben von Journalist Ulrich Türkner. Herr Türkner, haben Sie Dank für dieses Studio 9 Gespräch. 6:55 Uhr ist das.